Beide nun rissen die langen Lanzen heraus mit den Händen, fielen einander dann an, gleich Rohfleisch verzehrenden Löwen oder gleich wilden Keilern, deren Kraft nicht gering ist. Priamos Sohn stieß jetzt seinen Speer in die Mitte des Schildes, doch nicht durchbrach ihn das Erz, denn zurückbog ihm sich die Spitze. Ajas stürzte nun los und stach auf den Schild und hindurch ging ganz seine Lanze und brachte Hektors Ansturm zum Wanken und streifte schrammend den Nacken, das dunkles Blut da hervorquoll. Trotzdem ließ Hektor nicht ab vom Kampf, der Schüttler des Helmes, sondern er wich und ergriff mit kräftiger Hand einen Stein, der in der Ebene lag, einen schwarzen, gezackten und großen. Damit traf er des Ajas siebenhäutigen Stierschild mitten auf seinem Buckel, das rings um das Erz laut erdröhnte. Ajas wiederum hob einen noch viel größeren Block auf, schwang und schleuderte ihn und gab ihm unendliche Kraft mit. Einwärts zerbrach er den Schild mit dem mühlsteinartigen Felsblock und ließ ihm wanken die Knie, und hingestreckt wurde er rücklings eingepresst in den Schild, doch schnell hob auf ihn Apollon, und nun hätten sie sich mit den Schwertern im Nahkampf verwundet, wären die Herolde da, die Boten des Zeus und der Menschen, nicht gekommen von Troern und erzumschienten Achaiern, dort Idaios und hier Talthybios, klug alle beide. Zwischen die beiden streckten diese den Stab, und Idaios sprach da die folgenden Worte, der Herold mit klugen Gedanken: »Nicht mehr länger, ihr lieben Kinder, kämpft nun und streitet, denn ihr seid beide von Zeus geliebt, dem Baller der Wolken, beide ja Lanzenkämpfer, das wissen wir freilich nun alle. Schon steigt die Nacht herauf. Gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen.« Ihm drauf erwidernd sagte der Telamonier Ajas: »Erst Idaios heißt, den Hektor dies zu verkünden, hat er doch selbst all die Besten herausgefordert, voll Kampfgeist. Er fange an. Gern will ich mich, geht er voraus, nach ihm richten.« Hektor erwiderte ihm, der Große, der Schüttler des Helmes: »Ajas, da dir ein Gott hat Größe verliehen und Stärke und Verstand, und du mit dem Speer ausstichst die Achaier, lasst uns ein Ende jetzt setzen dem Kampf und der Feindschaft. Für heute. Später werden wir wieder kämpfen, bis uns ein Daimon trennen mag und einer von beiden Parteien den Sieg gibt. Schon steigt die Nacht herauf, gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen. Dass du alle Achaier dort erfreust bei den Schiffen und vor allem deine Gefährten und Stammesgenossen, ich aber will in des Priamos großer Stadt, des Gebieters, Trojas Männer erfreuen und die langgewandeten Frauen, die mir dann Dankgebete sprechen auf göttlichem Festplatz. Auf, lasst uns beide einander mit herrlichen Gaben beschenken, dass manch einer so spricht, der Troer und der Achaier: Zwar haben sie gekämpft in lebensverzehrendem Hader, aber sich auch dann in Freundschaft getrennt, sich friedlich versöhnend.« Sprach's und gab ihm sein Schwert, das mit silbernen Nägeln beschlagen, mitsamt der Scheide sowie dem gut geschnittenen Tragband. Ajas dagegen gab ihm den purpurschimmernden Gürtel. Als sich die beiden getrennt, ging dieser zum Volk der Achaier, jener zur lärmenden Schar der Troer, welche sich freuten, als sie sahen, wie er lebend und unversehrt auf sie zuschritt. Ajas Kraft und den unbesiegbaren Händen entronnen. Und sie führten zur Stadt ihn, kaum glaubend, dass heil er geblieben. Ajas wiederum führten die gutgeschienten Achaier drüben zum göttlichen Agamemnon, froh seines Sieges. Als sie sich nun in der Hütte des Atreus-Sohnes versammelt, schlachtete ihnen zum Mahl ein Rind, Agamemnon, der Herrscher, ein fünfjähriges, männliches, Zeus, dem Mächtigen, zum Opfer. Dieses häuteten sie und zerlegten's geschäftig zur Gänze, schnitten es fachgerecht klein und steckten es dann auf die Spieße, brieten es drauf mit Umsicht und zogen alles herunter. Als sie geendet die Mühe und sich die Mahlzeit bereitet, schmausten sie nun und ermangelten nicht des gebührenden Anteils. Aber mit den Lendenstücken ehrte den Ajas Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, der Heros. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, da begann ihnen als erster der Greis einen Plan zu entwickeln, Nestor, dessen Rat auch zuvor als der beste ans Licht trat. Wohlmeinend sprach der zu ihnen und sagte in der Versammlung: Atreus Sohn und ihr anderen Besten aller Achaier, viele liegen ja tot, der Haupthaar umwallten Achaier, deren schwärzliches Blut um den herrlichen Strom des Skamandros Ares der Wilde vergoß und die Seelen entwichen zum Hades. Drum sollst du gleich mit dem Frühlicht beenden den Kampf der Achaier, und selber wollen wir, versammelt, hierher dann die Leichen schaffen mit Rindern und Mulis, um sie danach zu verbrennen, etwas entfernt von den Schiffen, dass für die Kinder ein jeder heim die Gebeine bringt, wenn wir fahren zurück in die Heimat. Um die Brandstätte schütten wir auf einen einzigen Hügel in der Ebene, allen gemeinsam, und bauen in Eile hohe Wachttürme dran, für die Schiffe zum Schutz und uns selber. Und in ihnen machen wir Tore, gut eingefugte, dass durch sie hindurch sei ein Fahrweg für Wagen und Rosse. Außen her ziehen wir dicht davor einen Graben, genug tief Wagen und Kriegsvolk abzuhalten, ringsherum laufend, dass nie wuchtig hereinbricht der Krieg der mutvollen Troer. Sprach's, und die Könige hießen alle gut seinen Vorschlag. Aber der Troerversammlung fand statt auf Ilios Burgberg, eine gewaltig erregte beim Tor von Priams Palaste. Und unter ihnen begann der kluge Antenor zu reden: Hört mich, Troer und Dardaner und ihr Bundesgenossen, dass ich sage, was mich das Herz in der Brust drängt zu sagen. Auf! Geben wir die Argeierin Helena mitsamt den Gütern den Atriden, sie mitzuführen. Wir kämpfen, nachdem wir sicher verbürgte Eide gebrochen. Es stellt sich für uns nichts, denk ich, Ersprießliches ein, bevor wir nicht solcher Art handeln. So sprach er und setzte sich hin. Unter ihnen erhob sich Alexandros der Edle, der lockigen Helena Gatte. Der erwiderte ihm und sprach die gefiederten Worte: »Nicht mehr ist Antenor mir lieb, was du da geredet. Weißt du doch sonst auch besseren Rat zu erdenken als diesen? Hast du aber wirklich in vollem Ernst dies geredet, dann haben sicher die Götter selbst den Verstand dir zerrüttet. Doch jetzt rede nun ich zu den rossebezähmenden Troern. Gerade heraus erklär ich, die Frau, nie geb ich zurück sie. Aber die Güter, so viele aus Argos ich brachte nach Hause, die will alle ich geben und noch von meinem dazu tun. Also sprach er und setzte sich. Und unter ihnen erhob sich Priamos, der Dardanide, der gleich gut riet wie die Götter. Wohlmeinend sprach der zu ihnen und sagte in der Versammlung: Hört mich, Troer und Dardaner und ihr Bundesgenossen, dass ich sage, was mich das Herz in der Brust drängt zu sagen. Für jetzt nehmt in der Stadt das Nachtmahl so wie gewöhnlich und denkt ja an die Wacht und haltet euch hellwach ein jeder. Und in der Früh geh Idaios hin zu den bauchigen Schiffen, um Agamemnon und Menelaos, den Söhnen des Atreus, Paris' Angebot zu vermelden, der schuld an dem Streit ist. Und auch dies dichte Wort soll er sagen, ob sie gewillt sind, einzustellen den Kampf, den Tosenden, bis wir die Toten haben verbrannt. Wir kämpfen drauf wieder, bis uns ein Daimon trennen mag und einer von beiden Parteien den Sieg gibt. So sprach er, und die hörten sehr gut ihm zu und gehorchten, nahmen darauf das Nachtmahl im Heer ein, Einheit für Einheit. In der Früh ging Idaios hin zu den bauchigen Schiffen, und er fand die Achaier versammelt, des Ares Genossen, neben dem Heck des Schiffs Agamemnons, und unter diesen trat sogleich in die Mitte und sprach laut rufend der Herold: Atreus Sohn und ihr andern besten aller Achaier, Priamos trug mir auf und die anderen trefflichen Troer, euch zu unterbreiten, falls recht und genehm es euch wäre, Alexandros Angebot, der schuld an dem Streit ist. Alle die Güter, die Alexandros in bauchigen Schiffen mit sich nach Troja geführt, o, wär er zuvor doch verunglückt, will er zurückerstatten und noch von seinem Dazutun. Aber des ruhmlosen Menelaos eheliche Gattin weigert er sich zu geben, obgleich es die Troer verlangen. Auch dies geboten sie mir zu sagen, ob ihr gewillt seid, einzustellen den Kampf den Tosenden, bis wir die Toten haben verbrannt. Wir kämpfen drauf wieder, bis uns ein Daimon trennen mag und einer von beiden Parteien den Sieg gibt. So sprach er. Doch die verstummten alle und schwiegen. Spät erst sprach Diomedes, der tüchtige Rufer, vor ihnen: Keiner nehme jetzt an von Alexandros die Güter, noch auch Helena. Selbst der ärgste Tor könnt erkennen, dass den Troern bereits die Schlingen des Unheils geknüpft sind. Sprach's, da jubelten alle ihm zu, die Söhne Achaias, tief beeindruckt vom Wort Diomedes, des Pferdebezähmers. Und da sprach zu Idaios der mächtige Fürst Agamemnon: Wahrlich, Idaios, das Wort der Achaier hörst du ja selber, wie sie Bescheid dir geben. In meinem Sinn ist ihr Neinwort. Doch was die Toten betrifft, so verwehr ich nicht, sie zu verbrennen, denn kein Aufsparen gibt's der hingestorbenen Toten, dass man sie, wenn sie gestorben, nicht schnell mit dem Feuer beruhige. Zeus sei Zeuge des Schwurs, der stark donnernde Gatte der Hera. Sprach's und streckte das Zepter empor zu allen den Göttern, und Idaios ging wieder zurück zur heiligen Troja. Die aber, Troer und Dardaner, saßen in der Versammlung alle zusammen und warteten, wann er denn käme, Idaios. Und der kam und überbrachte ihnen die Botschaft, in ihre Mitte tretend. Da rüsteten die sich für beides eiligst, die Leichen zu holen und andere nach Brennholz zu gehen. Auch die Argeier drüben eilten, von gut überdeckten Schiffen die Leichen zu holen und andere nach Brennholz zu gehen. Da traf Helios eben mit seinen Strahlen die Fluren aus des Okeanos ruhiger und tiefer Strömung empor zum Himmel steigend, und da begegneten diese einander. Da war es schwer, einen jeden Mann genau zu erkennen, doch mit Wasser wuschen sie ab die blutigen Krusten, heiße Tränen vergießend, und hoben sie dann auf die Wagen. Priamos aber, der Große, verbot ihre Klagen, drum schweigend schichteten sie auf den Scheiterhaufen die Leichen, todtraurig, und verbrannten sie dann und kehrten zur heiligen Troja. Ebenso schichteten drüben die gutgeschienten Achaier auf den Scheiterhaufen die Leichen, tot, traurig im Herzen, und verbrannten sie dann und kehrten zurück zu den Schiffen. Noch war der Morgen nicht da, es herrschte noch dämmeriges Zwielicht. Da traf sich um die Stätte des Brandes ein Trupp der Achaier, und einen Hügel warfen sie rings um sie auf, einen einzigen in der Ebene, allen gemeinsam, und bauten der Mauer hohe Wachttürme dran, für die Schiffe zum Schutz und sie selber. Und in ihnen machten sie Tore, gut eingefügte, dass durch sie hindurch für ein Fahrweg für Wagen und Rosse. Außenher zogen sie an der Mauer davor einen Graben, einen breiten und tiefen, und rammten hinein spitze Pfähle. Also mühten sich ab die haupthaarumwallten Achaier. Aber die Götter, sitzend bei Zeus, dem Schleudrer der Blitze, staunten über das Großwerk der erzumschienten Achaier. Unter ihnen begann der Erderschütterer Poseidon: »Gibt's, Vater Zeus, auf der endlosen Erde noch einen Menschen, der uns Unsterblichen mitteilen wird sein Sinnen und Trachten? Siehst du denn nicht, wie nun wieder die haupthaarumwallten Achaier eine Mauer gebaut für die Schiffe und rings einen Graben zogen, ohne den Göttern Festhekatomben zu opfern? Von diesem Wall wird man hören, soweit der Tag sich verbreitet, aber vergessen wird man die Mauer, die ich und Apollon einst für Heros Laomedon schwer uns plagend erbauten.« Heftig gereizt entgegnete Zeus ihm, der Baller der Wolken: »Nein, was sagtest du da, weithin wirkender Erdenerschütterer? Wohl ein anderer Gott mag sich fürchten vor diesem Gedanken, der bei weitem schwächer als du an Händen und Kraft ist. Doch von dir wird man hören, soweit der Tag sich verbreitet, auf denn, sobald nun wieder die haupthaarumwallten Achaier fortziehen auf den Schiffen zum lieben Land ihrer Väter, reiße die Mauer ein, schwemm sie ganz hinab in die Salzflut und deck dann wieder zu mit Sand das weite Gestade, dass der Achaier große Mauer dir gänzlich zerstört sei.« Also redeten diese dergleichen untereinander. Als die Sonne dann sank, war das Werk der Achaier vollendet. Rinder drauf schlachteten sie bei den Hütten und nahmen das Nachtmahl. Schiffe aus Lemnos, die Wein mit sich führten, waren gelandet, viele von Euneos ausgeschickt, dem Sohn des Iason, den Hypsipyle von Iason gebar, dem Hirten des Kriegsvolks. Für die Atriden, gesondert als Gabe, hatte Iasons Sohn an Bord bringen lassen vom süßen Wein 1000 Maße. Dorther holten sich Wein die haupthaarumwallten Achaier, manche gegen Erz und manche um braunrotes Eisen, andere aber um Häute und andere um lebende Rinder, andere um Sklaven, und richteten dann eine blühende Mahlzeit. Daraufhin schmausten die Nacht durch die haupthaarumwallten Achaier und auch die Troer in der Stadt und die Bundesgenossen. Aber die Nacht durch ersann ihnen Unheil Zeus, der auf Rat sind, schrecklich donnernd, und diese packte das blanke Entsetzen. Da vergossen sie Wein aus den Bechern zu Boden, und keiner wagte zu trinken, bevor er gespendet dem mächtigen Kronion. Dann legten sie sich zur Ruhe und genossen die Gabe des Schlafes.